Telekom, Doppelfernsprech, Kabine, Reuterplatz an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört, dass die linke Fernsprechkabine rundum mit Plakaten zugeklebt worden ist. Nur durch die seitlichen Schlitze fällt etwas Licht in die Fernsprechkabine ein. Und die Plakate, mit denen das Ganze zugeklebt worden ist, tragen die Aufschrift 18 Jahre Köpi Party, 21. bis 24. Februar 2008, Köpenicker Straße 137, Berlin. Und dann ist da unten noch das Programm aufgeführt. Also es gibt hier irgendwie Punkbands und Drum-Bass-Bands und alles Mögliche. Das Programm Donnerstag 21., Freitag 22. und Samstag 23. Februar in der Köpenicker Straße 137, Berlin. Ansonsten, außer einem stillen Spielplatz und einem stillen Sportplatz sowie einigen Zigarettenkippen hier am Reuterplatz, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.